Bitte schön. Hallo, guten Abend. Lale ist mein Name und ich bin eine der Stationsärzte. Und ja, heute bin ich für Sie zuständig und ja, würde jetzt bei Ihnen dieses Aufnahmegespräch durchführen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, ich bin damit einverstanden. Jetzt werde ich ein paar Fragen zu Ihren Personen stellen und danach, ja, kommen wir Zu eben. was bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Was möchten Sie bitte für Fragen stellen? Ein paar Fragen zu Ihren Personen stellen. Jetzt Zu anfangen. Ihrer Danach Person, zu Ihrer Ihrer, Person. Personen stellen. Ja, danach werden wir sofort ja über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen. Okay, und wie heißen Sie? Ich heiße Fritz Müller. Fritz Müller. Ja, könnten Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Also Fritz ist ganz einfach. Fritz. Ja. Fritz. Und Müller, Müller. Und wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre alt. Und ja, wie groß Ich bin ungefähr 1,73 Meter groß. sind Sie? Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 86 Kilo. 86. Okay. Und was willst du zu uns, Herr Müller? Also, ehrlich gesagt, seit ungefähr einer Woche fühle ich mich sehr schlapp. Ich bin müde, kann kaum mehr Treppen steigen und ich fühle mich völlig ausgelaugt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Seit einer Woche. Und ja, hatten Sie auch irgendwie Schmerzen, übel, haben Sie sich schon übergeben oder so? Eine Beschwerde hatten Sie auch? Also Übelkeit hatte ich nicht, erbrochen habe ich auch nicht. Ich habe sonst nicht verstanden, was Sie gefragt haben. Haben Sie Schmerzen auch? Schmerzen habe ich keine, nein. Okay. Und so haben Sie in der letzten Zeit ja irgendeine Erkältung gehabt? Erkältung? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Hatten Sie Fieber oder haben Sie das überhaupt gemessen? Habe ich nicht gemessen, aber es kam mir nicht vor, als wenn ich Fieber gehabt habe. Okay, dann ja, haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen oder? Was Ungewöhnliches gegessen? Nee, ich esse immer eigentlich das, was ich sonst auch immer esse. So, haben Sie Verdauungsprobleme oder irgendwie Nee. Verstopfung, Durchfall? Durchfall habe ich nicht, nee. Oder haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Schulgang haben Sie es schon erzählt, aber haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, Probleme beim Wasserlassen habe ich auch nicht. Okay. Aber seit einer Woche fühlen Sie sich schlapp. Ja, seit einer Woche ungefähr, ja. Es hat so letzte Woche angefangen. Ja, haben Sie so ähnliche Beschwerden schon mal gehabt? Nee, sowas habe ich bisher noch nie gehabt. Deswegen bin ich gekommen, weil ich kenne sowas nicht. Okay. Und eigentlich, was Okay, klar. Und was für Sie jetzt aktuell schwer? Können Sie mir das sagen? Nochmal bitte. Davon, was ist für Sie eigentlich jetzt schwer? Fühlen Sie sich schlapp, aber was können Sie eigentlich nicht machen mit dieser Müdigkeit, oder? Also ich bin nicht mehr leistungsfähig. Ich kann keine Treppen steigen. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich bin eigentlich ein ganz fitter Mensch gewesen. Ich bin auch gelaufen, habe Sport gemacht. Jetzt muss ich nach ein paar Metern stehen bleiben, weil ich keine Luft bekomme. Okay. Ja, haben Sie auch Schwierigkeiten beim Atmen? Manchmal bekommen Sie das? Atemschwierigkeiten? Schwierigkeiten dabei? Atemschwierigkeiten? Atemschwierigkeiten? Atmen Nee, nicht beim nur, Atmen. wie gesagt. Nee, beim Atmen habe ich keine Schwierigkeiten. Aber wenn ich Treppen steige oder wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, ich kriege keine Luft. Okay. Und dann brauchen Sie ja einmal stoppen und ja einmal einen ausatmen. Danach ja können Sie wieder diese Leistung weiterführen. Nee, ich muss ein paar Minuten erstmal stehen bleiben, mich ausruhen und erst dann geht's wieder weiter. Okay. Und ja, das gilt auch für beim Laufen. Ja, wenn Ja, Sie also wie gesagt, draußen Belastung spazieren jeglicher gehen. Art, egal ob ich Treppen steige, ob ich draußen spazieren gehe oder laufe. Das wird mehr und mehr. Am Anfang habe ich das nicht so richtig gemerkt, aber dann habe ich gesehen, so seit ein paar Tagen, ich kann nicht mehr richtig laufen. Wenn ich ein bisschen laufe, dann kriege ich keine Luft. Okay. Und haben Sie schon bemerkt, dass Sie ja irgendwie einige geschwollene Beine haben? Geschwollene Beine? Nee. Schon eine Beine habe ich nicht, nee, habe ich nicht den Eindruck. Okay. Und ja. Leiden Sie an einer chronischen Herzkrankheit? Ist mir Haben nicht Sie bekannt. arterielle Jedenfalls ja, weiß ich nichts davon. Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit oder so ähnliche? Haben Sie chronische Nee, Krankheit? nichts dergleichen. Also ich habe. Ist bei mir nicht bekannt. Kein Bluthochdruck, kein Diabetes und Herzprobleme habe ich auch nicht. Ist mir nicht bekannt. Ja, haben Sie Husten auch? Oder haben Sie Husten? Nee, Husten habe ich nicht. Herzrasen, Herzklopfen, manchmal bekommen Sie das oder ja, leben Sie ganz ohne Probleme? Also Herzklopfen oder so habe ich nicht, aber wie gesagt, in den letzten Tagen habe ich das Gefühl, auch beim Laufen oder Treppensteigen, so als wenn mein Herz rast, ja, das schlägt ziemlich schnell. Und dann muss ich stehen bleiben, weil ich dann keine Luft bekomme. Und so haben Sie schon in den letzten beim Arzt gewesen? Sind Sie schon? Nee, ich komme das direkt hierher. Ich war bisher nie beim Arzt gewesen. Okay. Und ja, haben Sie Schlafenprobleme? Probleme beim Schlafen? Schlafprobleme? Nee, also Probleme beim Einschlafen habe ich nicht. Nee. Ja, können Sie sich einfach beim Hinlegen schlafen? Oder brauchen Sie Ja, ein bisschen also beim Einschlafen habe ich Powerpower? kein Problem. Okay. Nochmal Und bitte, ich habe Sie nicht verstanden. ja, brauchen Sie auch Ihr Oberkörper hochzuheben beim Schlafen? Ob ich mit aufrechtem Oberkörper schlafen muss? Nee, das muss ich nicht. Ich kann ganz flach liegen. Okay. Und so. Sie haben gesagt, dass Sie keine Erkältung haben in den letzten Zeiten. Haben Sie schon lange Reise ins Ausland gemacht? Nee, im Ausland war ich auch nicht. Mhm. Lange Reise? Nee, jetzt eine lange Reise habe ich auch nicht gehabt. Nee. Mhm. Haben Sie schon in den letzten ungewollt ab- oder zugenommen? Nee, mein Gewicht ist die ganze Zeit stabil. Mhm. Und ja, Nachtschweiß oder Schweißausbrüche hatten Sie auch so eine Beschwerde? Nee, Ferner die nee, nachts Schwäche. schätze ich auch nicht. Nein. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Hin und wieder mal, wenn ich mal so ein bisschen Kopfschmerzen oder so habe, habe ich mal eine Ibuprofen eingenommen. Wie meinen Sie ab und zu, ja, wie oft bekommen Sie Kopfschmerzen? So vielleicht mal so in einer Woche ein, zwei Stück. Okay. Sind Sie schon operiert worden? Nee, eine Operation habe ich nicht gehabt bisher. Ja, bei Ihnen ist eine Allergie bekannt. Allergien habe ich nicht, nein. Okay. Und ja, sind Ihre Eltern am Leben noch? Meine Eltern sind noch am Leben, ja. Sind Sie gesund oder leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, das sind schon ältere Menschen. Gesund sind sie nicht. Ja, mein Vater hat ein bisschen Bluthochdruck. Er hat auch Probleme mit dem Herzen. Und die Mama, die hat mal ein Mammakarzinom gehabt und auch mal einen kleinen Schlaganfall. Aber momentan geht es beiden gut. Okay. Ihr Vater haben Sie schon erzählt, dass er ein Herzproblem hat. Und welches Herzproblem könnten Sie mir genau sagen oder nicht? Der hat mal einen Herzinfarkt gehabt und jetzt muss er Wassertabletten einnehmen, seine Beine werden dick. Ich glaube, der Arzt hat ihm gesagt, er hat eine Herzschwäche. Okay. Und arbeiten Sie noch? Ich arbeite noch, ja. Was machen Sie von beruflich? Was machen Sie von Beruf? Was sind Sie vom Beruf oder was machen Sie Ja. beruflich? Was machen Sie Also beruflich? Ja. ich bin Teamleiter in einem Ingenieursbüro. Dann ja, machen Sie meistens Büroarbeit. Ja, aber ich bin Teamleiter. Okay. Und brauchen Sie viel Effort zu geben bei der Arbeit? Nochmal bitte. Brauchen Sie viel Effort zu geben, viel Kraft zu geben? Sie meinen, ob ich viel arbeiten muss, ob ich viel Ja. Stress habe oder was? Ja. Ja, na klar. Ich meine, ich bin der Verantwortliche für bestimmte Projekte und das muss laufen. Und wenn das nicht zeitnah passiert, dann kommt man schon in Stress, ne? Und das merke ich schon. Okay, und sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, einen Sohn und eine Tochter. Sind Sie gesund auch? Die sind gesund, denen fehlt nichts. Okay. Haben Sie Geschwister auch? Ja, ich habe noch eine Schwester. Sie ist auch gesund oder hatte sie auch Probleme? Nee, sie hat keine Probleme, ihr geht's auch gut. Okay. Und ja, sind Sie schon in den letzten Zeiten ein bisschen belästigt geworden oder irgendwie Frau eine etwas Sorge gegeben, dass sie ein bisschen bläser sind? Ich verstehe sie nicht. Ob ich was bin? Bläser. Blasser geworden. Ah, Blass, meinen Sie? Blass, ja, Blass. ja. Aha. Das weiß ich nicht. Bisher hat mir das keiner gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es bei mir nicht erkennen. Okay. Okay. Haben Sie überhaupt Ihr Bewusstsein verloren? Bis Bewusstlos bin jetzt. ich nicht geworden. Nee, nee. Okay. So, ich glaube, ich habe alle meine Fragen schon gestellt. Und wenn Sie etwas fragen möchten, ja. Oder ich Ich kann was erstmal fragen? diese. Ja, was ist Oder denn erstmal. jetzt mit mir? Was habe ich denn? Ja, diese Müdigkeit ja, kann viele Ursachen haben. Deshalb erst machen wir ganz einfach eine körperliche Untersuchung, danach eine Blutuntersuchung, nehme ich Blut ab nach der Untersuchung. Dann ja, gucken wir mal, ob irgendwie Auffälligkeit in der Blutuntersuchung. Dann ja, können wir danach noch weiter sprechen, ob wir weitere Untersuchungen durchführen sollen oder so. Ja. Aber jetzt erst kann ich genau nichts sagen. Ja. Viele Sie Ursachen meinen, können Sie haben. ich muss hier bleiben. Ja, bis die Ergebnisse hier hingekommen sind, da. Okay, na gut, dann warten wir mal die Ergebnisse ab. Okay. Das war's. Und ja, ich komme sofort auf Sie zu wieder und ja, sprechen wir darauf wieder ausführlich. Ich komme auf Sie zurück. Ne? Ich komme auf Sie Ich komme zurück auf Sie zurück. oder ich komme zurück zu Ihnen und dann besprechen wir die Ergebnisse. Okay. Haben denn die anderen Kollegen noch Fragen? Ja, ich werde jetzt sofort mit meinem Oberarzt sprechen über Sie. Ja. Unbedingt. Ja. Haben die anderen Kollegen noch Fragen, die Sie an mich stellen möchten? War Ihnen Schwindel? Schwindel habe ich nicht so richtig bemerkt, nein. Müssen Sie öfter was verlassen? Nee, Wasser lassen habe ich nicht. Habe ich kein Problem mit. Ihnen Ohrsausen aufgefallen? Sausen im Ohr, nee, habe ich nicht bemerkt. Spüren Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen habe ich auch keine gehabt, nein. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Das hatte ich schon beantwortet. Nee, Allergien sind mir nicht bekannt. Kalter Schweiß, haben Sie kalter Schweiß? Nochmal bitte. Kaltschweiß. Kaltschweiß. Nee, habe ich nicht bemerkt. Wie sieht es aus Impfstatus? Sind Sie gegen alle Krankheiten geimpft? Und Also die zwar Covid. gängigsten Sachen, ja, aber die Impfung liegt fast ein Jahr zurück. Ja. Sind Sie vegan? Ja, das habe ich schon gelesen. Ob ich Veganer bin? Nö, ich Ja. esse eigentlich alles. Ich esse eigentlich auch Fleisch. Und Heiserkeit oder so Beschwerde hatten Sie auch? Nee, habe ich nicht. Ja, einzige Auffälligkeit ist seit einer Woche bestehende Müdigkeit. Ja, Oder ein Müdigkeit. bisschen, ein Knappheit, bisschen Müdigkeit. Leistungsknick. Ja, also Leistungsknick sagt man ja im Deutschen und Schlappheit, Müdigkeit. Ich bin so müde, ich muss mich nur hinsetzen, dann schlafe ich meistens mal ein. Und ja, wie ist Ihr Antrieb? Bitte? Wie ist Ihr Antrieb? Wie ist mein was, bitte? Antrieb. Ja, leiden Sie unter Antrieblosigkeit oder so? Fühlen Sie sich antrieblos? Nö. Nee, bin ich nicht. Wie gesagt, Oder ich bin fühlen Sie Teamleiter. Aber Fühlen Sie jetzt in depressiv? einer Woche, ich habe keine Kraft. Das ist das Einzige. Fühlen Sie sich ja depressiv oder so, irgendwie eine seelische Problem sehen? Nö, ist mir nicht bekannt. Ja, bekannter, okay. Nehmen Sie regelmäßig Ihre Vorsorgeuntersuchungen wahr? Was meinen Sie damit? Ja, gehen Sie regelmäßig Ihren Hausarzt? Nee, also beim Hausarzt war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Mir geht es eigentlich gut. Wie gesagt, ich mache auch regelmäßig Sport und ich war auch nicht beim Hausarzt. Seit langem, ja, waren Sie nicht beim Arzt gewesen. Wie lange war das? Wie viele Jahre Also das sind schon? jetzt bestimmt 5, 6 Jahre bestimmt schon. Rauchen Sie, trinken Sie Alkohol? Ja, okay, ja. Ah, das habe ich schon Nee, ich rauche vergessen. nicht Okay, und ich noch trinke so. ganz, ganz selten Alkohol. Also vielleicht einmal im Jahr oder so. Und haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Drogen? Nee, mit Drogen habe ich nichts am Hut. Dann, ja, vielleicht können wir Arzt-Arzt-Gespräch anfangen. Ja, wenn Dann, sonst ja, keine weiteren Fragen sind. dann, ja, sehen wir, was wir Ja. finden können. Okay. Hallo, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen Patienten aufgenommen. Ja, wenn Sie Zeit haben, kann ich, oder ja, würde ich gerne vorstellen. Ja, na klar. Okay. Herr Müller, 63-jähriger Patient. Stellte sich vor wegen der ja, seit einer Woche bestehende Müdigkeit. Und eigentlich das war einzige Auffälligkeit, die Anamnese sich ergab. Und als welche die Anamnese ja, ergab sich auch keine Auffälligkeit. Er habe keine Vorerkrankung, annehme ab und zu oder ja, zwei, dreimal pro Woche Ibuprofen bei Bedarf gegen Kopfschmerzen. Und ja, manchmal bekommt er Luftnot oder ja, er brauche manchmal auszurufen, wenn er ja, unter Belastung oder viel beim Treppensteigen oder so ähnliche unter Belastung, ja, brauche er eine Pause. Ansonsten, er sei Nichtraucher, Alkohol trinke er gelegentlich, keine Erfahrung mit den Drogen. Und Nee, das ja. stimmt aber nicht. Also wissen Sie, was der Unterschied zwischen gelegentlichem Alkoholkonsum und seltenem Alkoholkonsum ist? Ja, okay. Ja, Gelegentlich meinen ist, Sie, ja, wenn man sagt, wenn einmal im Freier, Jahr, dann ist das das selten, ja, dann trinkt er sehr selten selten. Okay. Alkohol, ja. Wenn Sie gelegentlich sagen, heißt es für Sie, dass er, was weiß ich, einmal Ja. in der Woche, einmal im Monat Ja, oder mehrmals in der Woche trinkt. Ja, das dürfen Sie bei so der nicht jeder sagen. Sie müssen Möglichkeit. schon, Ja. Ja, Sie Okay. müssen schon aufpassen, wie Sie das formulieren, ne? Okay. Und wenn Sie gut zuhören, dann machen Sie auch nicht den Fehler, ne? Wenn er sagt, einmal im Jahr, dann ist das Ja. selten, ja, fast gar nicht, ne? Okay. Und bei dem Patient sei keinerlei Gift bekannt. Und ja, in der Familienanamnese, ja, sein Vater ja leide an arterieller Hypertonie und ja, er habe schon einen Myokardinfarkt gehabt und ja, und behandelt für auch Herzinsuffizienz aktuell und seine Mama schon Mammakarzinom gehabt und behandelt worden und schon mal einen Schlaganfall, Apoplexie gehabt. Und er arbeitet als Teamleiter in als Ingenieur und Ingenieur, Ingenieur. Ingenieur. Ja, er berichtet über auch viele Stress in der Arbeit, bei der Arbeit. Und ja, verdachtdiagnostisch denke ich erst an ja, mir beginnende Herzinsuffizienz. Da ja leidet er an Unterbelastung an Lymphknoten oder so ähnliche Beschwerde. Und jetzt, wenn ich bei der Untersuchung, körperlichen Untersuchung, Beinödeme oder so eine Beschwerde finden kann, ja, das kann ich meine Diagnose verstärken und Haben Sie den denn noch nicht untersucht? Dann machen Sie das doch nein. bitte. Ja. Dann untersuchen Sie ihn. Ja, Okay. dann Okay. untersuchen Sie ihn bitte. Aber Sie sehen, der Mann hat keine Unterschenkelödeme. Ja, Er berichtet über keiner. Der hat keine Unterschenkelödeme. Ja. Und beim Auskultieren der Lunge, beim Abhören, hören Sie auch keine Rasselgeräusche. Und Blutuntersuchung, ja, soll durchgeführt werden, unbedingt. Ja, Ja, aber bei der körperlichen Untersuchung machen Sie nur das Herz und die Lunge oder machen Sie auch noch was anderes? Ah, ja, Bauchuntersuchung soll ich auch Ja. durchführen. Ja, was machen Sie denn, wenn Sie den Bauch untersuchen? Ja, abtasten, abhören, wieder alle Auskultationen oder alle Ja. Abtasten oder drücken in den Bauchraum. drücken im Wie Bauch, ja. teilt man den Bauch ein? Ja, es gibt, wie ich wusste, zwei unterschiedliche Kategorisation, können wir vier Quadranten teilen, oberen, Ja. unteren und rechten, linken Quadrant und Ja. auch Und neun Teile ja, auch können wir teilen. aber das ist schon korrekt. Die vier Quadranten sind das Übliche, was so im Deutschen benutzt wird. Aber man macht noch den Unterschied mit dem Epigastrium, ne? Man Ja. sagt, vier Quadranten untersuchen, aber Epigastrium wird gesondert genannt, ja? So, jetzt haben Sie den Mann untersucht und ohne dass der Mann das angegeben hat, hat der Schmerzen im Epigastrium. Wenn Sie da drauf drücken, tut es ihm weh, was er vorher nicht bemerkt hat. Okay. Und ja, das kann auch eine ja, irgendwie Magenprobleme hindeuten oder dass Das kann auch auf eine, ja, Herzprobleme auch hindeuten. Ja, aber ja, wenn, sagen wir mal, wie gesagt, Herz passt meiner Meinung nach deshalb nicht, weil er sagt, seit einer Woche, ja, der hat keine Unterschenkelödeme und die Luftnot hat mehr und mehr zugenommen. Ja, es ist jetzt, er hat keine thorakalen Schmerzen, ja, er hat keine Palpitationen und er kann flach liegen und das alles spricht gegen Herz. Ne? Natürlich muss man differentialdiagnostisch an das Herz immer denken. Aber wie gesagt, Sie haben im Epigastrium auf Druck einen Schmerz ausgelöst. So, jetzt müssen Sie darauf weiterarbeiten. Der nächste Schritt wäre, Sie müssen erstmal Blut abnehmen. Ja, gucken, was sehe Blut ich denn da abnehmen. überhaupt? Ne? Was ist da los? Einmal Cholestase-Parameter und ja, Amylase-Lipase um Ja. Pankreatitis auszuschließen. Oder Die sind unauffällig. ja, Entzündungsparameter CRP, BSG. Die sind auch unauffällig. Okay. So. Ja, Urinretentionswerte, Kreatinin und Harnstoff. Ja, das ist. Ja, was gibt es noch? Aber Nierenproblem hat er nicht. Retentionswerte sind in Ordnung, Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, alles in Ordnung. Okay, dann Was gibt es denn noch im Bauchdruckerschall. Blut? Was gibt es denn noch im Blut? Blutuntersuchung unterscheidet man immer in zwei Gruppen oder drei besser gesagt. Was ist das? Einmal die klinische Chemie. Dazu gehören Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Pankreaswerte, Entzündungswerte. Was gibt es noch? Blutbild gibt es, ob die jetzt Blutbild, groß ja. oder klein machen. Und es gibt noch die Gerinnung, ne? Ja, Gerinnungsfaktoren auch kann man bestimmen, Ja. ja. Und Blutbild haben sie gar nicht geguckt. Ja, was sieht man im Blutbild? Wie hoch die Leukozyten sind, Ja, wie hoch Leukozyten der sind die HB und ist, wie oder hoch ob die Thrombozyten sind. oder wie, ja, ob er Ja, anämisch sehr ist oder gut. so. Richtig. Und jetzt haben sie plötzlich ein Blutbild vorliegen, wo sie einen HB-Wert von 4 sehen. Wie viel mit, oh, das ist ja ein Alarmwert für uns. Ja, das ist ja viel Ja, sehr niedrig, ja. Und mit ja. diesem Alter, das ist ja, wenn wir nicht richtig eine Ursache finden zum Blutung und zur Blutung, ja, Ja. da können wir eine Ja. bösartigen Dingen denken, ja. Ja, muss nicht unbedingt sein, aber kann natürlich sein. Sie haben alle an eine Sache nicht gedacht oder nicht gefragt. Und zwar, Sie haben alle gefragt, hat der Übelkeit, hat der erbrochen? Muss man ja nicht. Aber was muss man noch fragen? Ob der Mann Teerstuhl gehabt hat? Oder ja, Ja? Auffälligkeit beim Studium bemerkt. Ja, nee, Sie müssen gezielt nach Teerstuhl fragen. Der Patient, Direkt der nach. normale Mensch, kann das nicht beurteilen. Ja, Sie Okay. müssen die Leute direkt fragen, haben Sie einen schwarzen Stuhl bemerkt? Ja, dann sagt der Mann, wenn Sie mich so fragen, ja, der Stuhlgang war ziemlich schwarz in den letzten 2 Tagen. Und jetzt haben Sie Ihre Verdachtsdiagnose. Der Ja, das Mann ändert muss sich irgendwo alles, ja. bluten. Nee, der Mann muss irgendwo bluten. So, jetzt haben Sie Ihre Verdachtsdiagnose und jetzt muss die Maschinerie laufen. Was müssen Sie bei dem Okay. Mann als allererstes machen in dem Falle? Jetzt haben Sie das Epigastrium abgedrückt, er hat Schmerzen, HB-Abfall Endoskopie und er sagt, durchführen. Teerstuhl, ja, aber, Ja? Was gehört bei der Untersuchung bei Verdacht auf Teerstuhl immer dazu? Rektalen Untersuchungen. Ja, die Und rektal digitale Untersuchung. Weil Patienten sind Laien, die können den Stuhlgang nicht richtig beurteilen. Und sie müssen sich vergewissern, dass der auch tatsächlich Teerstuhl hat. Und dann machen sie die rektal digitale Untersuchung und dann sehen sie, der hat tatsächlich schwarzen Stuhl, Teerstuhl oder Melena. Ja? Gut. Und dann ist der nächste Schritt das, was Sie gesagt haben. Ne? Der muss ganz schnell endoskopiert werden. So. Würden Sie aber jemanden mit einem HB-Wert von 4 sofort endoskopieren? Nein, kann ja so ich direkt auch ja Blutgruppe bestimmen, Kreuztest machen und ja Vorbereitungen für Bluttransfusion. Soll ich auch das durchführen? Ja, wie viel würden Sie ihm denn geben? Wie viel würden Sie ihm geben? Ja, jede Einheit diese Hämoglobinwerte ja ein Punkt erhöhen kann. Ja, eine Konserve erhöht den HB-Wert um einen Punkt. Das ist richtig. Aber so wie ich gelernt habe, unsere Gastroenterologen hatten immer wieder mal gesagt, ein Ziel-HB-Wert von ungefähr 8 sollte angestrebt werden, wenn man jemanden spiegeln will. So. Das heißt, Sie Dann müssen mindestens vier mindestens vier Konserven ein. kreuzen lassen. Ja? Aber haben Sie das denn sofort da? Es hängt davon ab, wie groß Ihr Krankenhaus ist. Es hängt davon ab, wo Ihr Krankenhaus ist. Ja? Und nicht alle Krankenhäuser haben Konserven immer vor Ort. Manchmal müssen die von weit her geholt werden. Was machen Sie denn während dieser Zeit? Sie müssen diesen Menschen jetzt erstmal versorgen, vorbereiten. Ja? Was gehört denn bei jemandem mit einer, ich sag mal, akuten oberen GI-Blutung immer als Notfallmaßnahme dazu? Sie als Arzt, der ihn aufnimmt, was müssen Sie immer machen? Sie müssen immer Schritt für Schritt bestimmte Dinge erledigen. Blut haben Sie abgenommen, Sie haben ihn körperlich untersucht und jetzt müssen Sie diesem Menschen helfen. Sie legen ihm entweder einen großlumigen Zugang oder am besten gleich zwei. Ja? Warum? Warum müssen Sie dem Ja. jetzt zwei oder mindestens einen großlumigen Okay. Zugang legen? Ja, diese Hämoglobinwerte kann lebensbedrohlich sein und deswegen Ja. hypovolemischer Schock immer in Frage kommen und wir müssen vorbereitet sein, bereit sein, ja, eine Flüssigkeit sofort. Ja, Sie müssen ihm sogar was anhängen. Sie müssen ihm sogar jetzt was anhängen. Ja? Sie müssen ihm Flüssigkeit anhängen. Und was geben Sie ihm dann gleich mit dazu, wenn Sie Flüssigkeit anhängen? Okay. Ja, der Kollege hat da schon die richtige Idee. Ja, das ist ja Protonenpumpenthema. Ja, Würde ich. PPIs. Ne? Das müssen Sie geben, wenn Sie den Verdacht oder wenn Sie eine gesicherte obere GE-Blutung haben, dann legen Sie einen großlumigen Zugang, Sie hängen dem Mann sofort hochdosiert PPI an, am besten auch was gegen Übelkeit, falls der erbricht, dass er nicht gleich hinterher aspiriert oder andere Probleme bekommt und dann großzügig Flüssigkeit anhängen. Und während dieser Zeit lassen Sie Konserven kreuzen. Ja? Am besten mindestens 4 Stück, wenn der sehr, sehr tief mit dem HB war. So, und dann ist Ihr nächster Schritt. Was machen Sie dann? Endoskopie. Nehmen wir mal an, der Mann kommt in der Nacht. Was machen Sie dann mit dem? Ja. Okay, soll ich in ein großes Krankenhaus verlegen oder wenn ich keinen behandelnden Arzt habe, oder? Es hängt davon ab, also wenn Sie in dem Krankenhaus, wo Sie arbeiten, keine Gastroenterologie haben mit Akutintervention, dann sprechen Sie mit Ihrem Oberarzt, rufen einen Notarzt und verlegen den in eine akute Klinik. Wenn aber in Ihrem Haus eine Akutgastroenterologie gibt, dann rufen Sie den diensthabenden Gastroenterologen an und dann schildern Sie ihm. Dann sagen Sie ihm, ein Mann, 60 Jahre alt, hat seit einer Woche Schlappheit, Müdigkeit und in der Blutuntersuchung sieht man einen HB-Abfall auf 4 Gramm pro Deziliter und rektal digital sieht man Teerstuhl. Übelkeit, Erbrechen hat er nicht. Und ich habe den Verdacht, der hat eine obere GI-Blutung. Und Sie fragen ihn, ob er ihn jetzt akut spiegeln möchte oder nicht. Das müssen Sie machen. Und was machen Sie jetzt mit diesem Mann? Wo ist er? Tun Sie den auf die Station? Bleibt er in der Notaufnahme oder geht er woanders hin? Ja, sollen wir stationär aufnehmen, unbedingt. Oder Ja, aber wohin? Wohin nehmen Sie den auf? Wohin nehmen Sie den auf? Nein. Ja, das ist das. Ja, so, sollen wir eine intensive Station aufnehmen oder Es das hängt davon ab, ne? Überwachungsstation reicht das auch? Ja, Überwachungsstation. Also wenn in einem Haus eine Überwachungsstation gibt, würde ich diesen Menschen an die Überwachung tun, ja? Damit der am Monitor ist, falls der irgendwie schockig wird, hypovolem wird, weil Sie wissen ja nicht, wie er blutet. Wenn er sagt, seit einer Woche und in einer Woche ist ein kerngesunder Mann auf einen HB-Wert von 4 abgefallen. Das kann jederzeit auch zu Ende gehen, ne? Sie hängen dem Flüssigkeit an, Sie möchten wissen, wie ist sein Blutdruck, wie ist die Atmung und wie ist der Kreislauf, wie ist die Herzfunktion. Und das können Sie auf einer Überwachungsstation gut überwachen. Und Wenn er jetzt irgendwie akut auch noch erbricht und der Druckabfall da ist, dann müssen Sie ihn auf die Intensivstation tun. dann binden wir sofort an Monitor an auch. Ja, na klar, auf der Überwachungsstation sofort an den Monitor dranhängen. Ne? Flüssigkeit, PPI, Überwachungsstation und Kreuzblut anhängen und im nächsten Schritt sofort die Rufbereitschaft oder den diensthabenden Gastroenterologen anrufen, über den Patienten informieren und nicht alleine lassen, nicht weggehen. Wenn er noch wach ist, kann man den über die Endoskopie aufklären. Ja? Wenn er nicht so wach ist, dann ist das eine Notfallindikation, da muss man den nicht unbedingt aufklären. Ja, das muss man wissen. Notfall muss nicht immer aufgeklärt werden. Aber wenn der wach ist, wenn er orientiert ist, alles versteht, würde ich immer eine Aufklärung durchführen, aber auch immer den Vermerk machen, Notfallindikation. Ja, warum? Weil Aufklärungen müssen 24 Stunden später erst unterschrieben sein. Ja? Jede Aufklärung hat 24 Stunden Bedenkzeit. Das heißt, wenn Sie einen Menschen für eine Endoskopie aufklären, dann muss er nicht sofort unterschreiben. Der hat 24 Stunden Bedenkzeit. Und erst dann muss er unterschrieben haben. Aber in diesem Falle brauchen Sie diese Zeit nicht. Das ist eine Notfallindikation. Ja? Aber Sie können ihn trotzdem aufklären. Er muss aber nicht unterschreiben. Ja? Gut. Und jetzt sagt der Gastroenterologe, der Mann ist jung, der blutet, ja, hängen Sie dem zwei Konserven sofort dran und bestellen Sie noch zwei weitere. Ich mache mich sofort auf den Weg, ich rufe die Rufbereitschaft, die Endoskopie soll sich bereit machen und sobald wir da sind, rufen wir den Mann in die Endoskopie. Ja? Und jetzt wird er gespiegelt. Jetzt guckt der Gastroenterologe in den Magen, Speiseröhre soweit in Ordnung. Gastroösophagealer Übergang soweit in Ordnung. Er sieht keinen Tumor. Und siehe da, im Duodenum sieht er eine Blutungsquelle, ein Ulkus. Und Okay, er sagt, er spannend. sieht da eine Sickerblutung. Ja? Okay. Hören Sie mich? Jetzt höre ich, ja. Ja, die Blutungen, wie teilt man die ein? Die Forest-Blutungen, ne? Wenn der Mann jetzt sagt, er hat eine Sickerblutung, was ist es dann, ja? Dann ist es eine Forest 2 oder 1 Blutung. Was ist es? Was sagen die anderen? Ja, das Könnten eins Sie Blutung, ne? wiederholen? Also, der Ja, Mann hat eine Sickerblutung, ja? Und was ist es dann, ja, wenn man die Blutung nach Forest einteilt? Eine aktive Blutung ist immer eine Forest 1 Blutung. Wenn es spritzend ist, ist es eine Forest 1a Blutung, wenn es eine Sickerblutung ist, dann ist es eine Forest 1b Blutung. Wenn es eine inaktive Blutung ist, dann ist es eine Forest 2 Blutung. Und wenn es nicht mehr blutet, ohne Blutungszeichen, Läsion, dann ist es eine Forest 3 Läsion. Ja? Und der Mann hat eine akute Forest 1b Blutung. Der Gastroenterologe unterspritzt das Ganze und sagt Ihnen, jetzt müssen Sie diesen Menschen auf die Intensivstation tun. Warum? Das kann nämlich jederzeit wieder aufgehen. Ja? Und dann kann er extrem stark bluten, wieder schockig werden und sagt, bei dieser aktiven Blutung tun wir den lieber auf die Intensivstation, geben Sie dem nochmal 2 EKs, geben Sie dem Flüssigkeit. Und morgen früh gucken wir noch mal rein, ob alles weiterhin stabil ist oder nicht. So, jetzt kommen wir aber zu der Ursache. Warum hat der Mann wohl jetzt diesen Ulkus mit dieser Blutung entwickelt? Ja, das ist die einzige Ursache, kann diese Überprüfung annehmen. Ja, möglicherweise. Aber der Mann hat noch eine Voraussetzung. Stress. Ja? Stress macht er auch Der so. ist Teamleiter. Und Stress führt meistens zu viel Salzsäurebildung. Und wenn er dann noch ein PPI, ein Ibuprofen einnimmt, ein NSAR, dann wird die Thrombozytenaggregation auch noch gehemmt. Und das kann dann manchmal in dieser Situation enden, dass sie dann plötzlich so eine Blutung entwickeln. Ne? Ein Ulkus, was vielleicht ein Gefäß angreift und dann blutet aus einem Stumpf. Ne? Soweit okay? Gut. Und jetzt wird der Mann am nächsten Tag nochmal gespiegelt und der Gastroenterologe sagt, das Ganze sieht soweit stabil aus. Der darf jetzt die Intensivstation verlassen, aber noch 2 Tage auf der Normalstation überwachen und noch ein Ultraschall vom Bauch machen, schauen, ob alles in Ordnung ist. Warum macht man noch einen Ultraschall? Ja, kann das auch Perforation Sehr verursachen? gut. Ja, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ein Chirurg unter euch sofort antwortet: Perforationsgefahr. Ne? Auch deshalb, weil der Gastroenterologe ja in den Ulkus hinein manipuliert hat, ja. Die Wand ist sehr dünn. Er kann natürlich perforieren. Ja, dann guckt man sich eben an, ob man freie Flüssigkeit sieht, ob da irgendwie Hinweise für eine Perforation da sind, ja oder nein, ob der Bauchschmerzen hat oder nicht. Und dann gibt man dem weiterhin noch PPI, anfangs intravenös und irgendwann stellt man das auf Tabletten um. Und dann kann man diesen Menschen dann entlassen. Wenn man so jemanden hat, wonach guckt man denn noch bei einer Endoskopie. Ja, sie gucken, ob da ein Ulkus ist, aber was wird automatisch immer gemacht mittlerweile? Ich sage es Ihnen, der Helicobacter-Test. Ja, natürlich. Reha-Test, ja, kann man Ja? dort auch In machen. Helicobacter müssen Sie immer abklären. Ja? Warum? Weil es eine Präkanzerose darstellt. Und dann müssen Sie gucken, ist er positiv, ja oder nein? Wenn er positiv ist, müssen Sie eine Eradikation empfehlen. Dafür macht man das. Ja? Das Okay. darf man nie vergessen. Wenn ein Gastroenterologe sowas macht und keinen Helicobacter-Test macht, hat er falsch gehandelt. Ja? Okay. Soweit okay? Ja, Sie sehen, alles ist gut. manchmal kann auch etwas ganz Einfaches eine ganz akute Situation darstellen. Man muss aber ganz klar fragen, klipp und klar fragen, ja? Gezielt fragen. Wenn Sie den Patienten nicht fragen, kriegen Sie nicht die richtigen Antworten. Der Mann ist ein studierter Mensch, sagt man. Der ist Ingenieur, der ist sehr intelligent, aber Und man muss ihn trotzdem kann trotzdem es fragen. Er passieren. ist kein Arzt. Ja? Und wenn Sie ihn nicht fragen, ob er Teerstuhl hat, sagt er das nicht von sich aus. Weil er gar nicht weiß, was das ist. Er wird dann sagen, er hat, was weiß ich, irgendwie Kirschen gegessen oder Spinat gegessen, irgendetwas gegessen und dadurch war der Stuhlgang dunkel gewesen. Ja? Okay, noch Fragen? Ich glaube, Sie haben alles gut erzählt. Ja. Ganz Ja? vom Anfang Und bis Ende, andere? ja. Wie teilt der Blutung ein, John? Ich habe Sie nicht verstanden. Wie teilt der Blutung ein? Gastrointestinale Blutung? Ja, obere gastrointestinale Blutung. Ja, aus einem Duodenalulkus. Und wo ist oben, wo ist unten? Oben ist Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und untere Gehblutung ist, wenn es aus dem Dickdarm blutet oder aus dem unteren Dünndarm blutet. Wo ist die Grenze? Ja, also mitten im Dünndarm, je nachdem, wo die Blutungsquelle liegt. Ja, Sie müssen den Gastrointestinaltrakt in der Mitte durch zwei teilen. Alles, was oberhalb ist, ist obere Gehblutung und alles, was unten ist, ist untere Gehblutung. Ja, wenn da Sie den Dünndarm nicht spiegeln können, nicht normal spiegeln können, müssen Sie sagen, Zwölffingerdarm plus Magen plus Speiseröhre ist obere Gehblutung und Dickdarm und Ileozäkalklappe vielleicht, da ist eben untere Gehblutung. Ja, ist die Trittligament ist schon Grenzung oder so kann man sagen, oder? Kann man schon sagen, aber wie will man das denn so einfach herausfinden? Ja? Ja, das ist ja, Dünndarm können das Sie kannst nicht du. richtig spiegeln. Ja? Das können Sie entweder mit einer Kapselendoskopie kontrollieren oder es gibt die sogenannte Push-Pull-Technik. Push-Pull-Endoskopie. Nur damit können Sie den Dünndarm spiegeln. Aber das ist sehr selten. Und eine Dünndarmblutung habe ich noch nie so richtig gesehen. Nur wenn jemand irgendeinen Tumor hat oder so. Ja. Aber so normale Blutungen sieht man meistens immer entweder im Dickdarm oder im oberen Gastrointestinaltrakt. Mehr so Duodenum oder Magen oder Speiseröhre. Weitere Fragen? Alles geklärt soweit? Ja, es ist gut gelungen. Super, Aus gut. meiner Seite, Super, gut. Dann machen wir Schluss. ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Ja. jeder hat so ein bisschen was mitgenommen. Und wie gesagt, einfach nur ganz logisch denken und Fragen stellen. Patientengespräche führen heißt immer Fragen Fragen stellen und gut zuhören. Wenn man das kann, dann weiß man von vornherein, wohin die Reise geht, wo das Problem liegt meistens. Ja? Okay. Alles klar. Schönen Abend an alle. Ja, schönen Abend noch. Wir Tschüss. bedanken uns auch wieder.